Viele sagen, unser Land sei geteilt. Jeder weiß, unser Präsident ist gerade durch Thailand geeilt. Bumipool und Sirikit geben jeder B-52 ihr zauberhaftes Lächeln mit.